Hallo, liebe Freunde. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir schauen uns heute mal ein recht spannendes, wirklich richtig spannendes Thema, aber auch ein sehr komplexes Thema an. Und das solltet ihr eigentlich auch verstehen und wissen, was da für Taschenspielertricks wieder laufen können in irgendeiner Form. Und zwar spricht man von dem sogenannten Repo-Markt beziehungsweise von dem Reverse-Repo-Markt, also genau das Gegenteil. Der Repo-Markt ist eigentlich dafür da, dass Banken sich von der Notenbank Geld leihen können, müssen dafür Sicherheiten abgeben. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, um dementsprechend das ganze Finanzsystem am Leben zu erhalten. Und der Reverse-Repo-Markt, der ist genau das Gegenteil. Und zwar geben da die Banken oder Großinvestoren Geld an die sogenannte Notenbank, in dem Fall jetzt die Fed, also die amerikanische Notenbank, über Nacht, damit sie meiner Meinung nach zum Beispiel keine Negativzinsen bezahlen müssen und noch einen minimalen Zins bekommen. Aber jetzt beschäftigt euch mal damit. Das ist doch alles nur noch Wahnsinn. Es wird uns erzählt, dass alles im Aufschwung ist, dass alles gut läuft und trotzdem geben die Banken Geld ab. Also die ganze Zeit wollten sie Geld und jetzt geben sie Geld ab und parken es dort, um eben vielleicht keinen Negativzins oder sonst was zu bezahlen. Also sie haben überhaupt keine andere Möglichkeit mehr, ihr Geld irgendwo anzulegen. Und das sind halt meiner Meinung nach schon Indikatoren, die mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten sind. Und das seht ihr jetzt einfach daran, wenn ich jetzt nur mal zum Verständnis, wenn ich jetzt viel Geld zur Verfügung habe und das irgendwo investieren kann, wo ich einen tollen Zinssatz bekomme, eben am Aktienmarkt, Immobilienmarkt oder sonstiges, dann würde ich doch das als erstes in Anspruch nehmen. Oder ich würde mir Kredite holen, um dementsprechend Sachen zu finanzieren, die dann im Wert steigen. Aber nein, die Banken, die geben jetzt das Geld ab, weil so viel Geld da ist. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder gesagt haben. Es ist so viel Geld in dem Markt mittlerweile, dass sie gar nichts mehr wissen, wohin damit. Und da sieht man auch genau diesen Punkt. Es nützt überhaupt nichts, wenn so viel Geld im Markt ist, wenn trotzdem die Gütermenge, also die Sachen, die da sind, nicht steigen. Dann haben wir trotzdem inflationäre und irgendwann auch hyperinflationäre Tendenzen. Und das heißt, dass euer Geld auf dem Konto, Sparbuch etc. immer weniger wert wird. Ihr könnt immer weniger dafür kaufen. Und jetzt haben wir eine historische Zahl. 1 Billion, die berühmte Zahl mit 12 Nullen, die wurden jetzt am letzten Wochenende geparkt bei der Fed. Die wurden geparkt, um eben keinen Negativzins zu zahlen oder sonst irgendwas, was den Leuten erzählt wird. Und das ist doch einfach nur noch verrückt, komplett verrückt. Beschäftigt euch damit. Und dann seht ihr, dass zum Beispiel auch, das habe ich schon in einer anderen Sprachnachricht früher berichtet, 2019 war genau die umgedrehte Situation im September. Da mussten die Banken teilweise über Nacht horrende Zinsen bezahlen, von jetzt auf nachher, um überhaupt noch Kredite zu bekommen. Und kurze Zeit später, das wisst ihr selber, was dann passiert ist. Und das sind einfach nur noch verrückte Situationen. Und wenn man das Ganze mal weiterspinnt und weiter betrachtet, dann kann sowas auch ein Auslöser sein für einen Börsencrash, für einen Zusammenbruch der sogenannten Anleihenmärkte und, und. Also ihr seht, diese Bomben, die werden immer schärfer und kommen immer stärker ins Reale rein. Und das sollte eigentlich auch weiter verbreitet werden, damit die Leute sich damit beschäftigen. Und dass es nicht um irgendeine Pandemie geht, sondern dass es hier um ein komplett kaputtes Finanzsystem geht. Man kann auch sagen, die Fed hat fertig. Die wissen hinten und vorne nicht mehr, was sie tun sollen. Man sieht es ja auch an Reaktionen. Wenn nur mal das Gespenst in den Raum geworfen wird, dass eventuell damit gespielt wird, die Zinsen steigen zu lassen, dann spielen die Finanzmärkte, also die Aktienmärkte, schon fast verrückt. Und jetzt seht ihr, was hier im umgekehrten Schluss läuft. Die haben so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit. Und nur, dass ihr da mal eine Vorstellung habt, Die Fed hat mittlerweile ein Bilanzvolumen von 8 Billionen, weil durch ihre ganzen Aufkaufprogramme und was sie sonst noch alles machen, kaufen die ja alles auf, was irgendwo auf dem Markt ist, damit es nicht real spürbar ist. Aber da kommen sie nicht mehr weiter und das sieht man ja jetzt an diesem Beispiel, dass da einfach nichts mehr zu machen ist. Bitte, bitte teilt diese Informationen, weil es wird weder in den Medien noch sonst wo wirklich mal richtig konkretisiert und das Thema mal angefasst, weil das sind die wirklichen Probleme. Und ein Schelm, der Böses denkt. Solche Situationen hatten wir auch 2008, aber auf dem Repo-Markt. Und da gehe ich in einer nächsten Sprachnachricht nochmal darauf ein. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.